Teil 29 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von dem Schneider, der bald reich wurde. Ein armer Schneider ging einmal zur Winterszeit über das Feld und wollte seinen Bruder besuchen. Unterwegs fand er eine erfrorene Drossel und sprach zu sich selber. Was größer ist als eine Laus, das nimmt der Schneider mit nach Haus, hob also die Drossel auf und steckte sie zu sich. Wie er an seines Bruders Haus kam, guckte er zuerst zum Fenster hinein, ob sie auch zu Hause wären. Da sah er einen dicken Pfaffen bei der Frau Schwägerin sitzen vor einem Tisch. Auf dem stand ein Braten und eine Flasche Wein. In dem klopfte es an die Haustüre und der Mann wollte herein. Da sah er, wie die Frau den Pfaffen geschwind in einen Kasten schließt, den Braten in den Ofen stellt und den Wein ins Bett schob. Nunmehr ging der Schneider selbst ins Haus und bewillkommnete seinen Bruder und seine Schwägerin, setzte sich auch auf den Kasten nieder, darin der Pfaff steckte. Der Mann sprach, »Frau, ich bin hungrig. Hast du nichts zu essen?« »Nein, es tut mir leid, es ist aber heute gar nichts im Haus.« Der Schneider aber zog seine erfrorene Drossel heraus, da sprach sein Bruder. »Mein, was tust du mit der gefrorenen Drossel?« »Ei, die ist viel Geld wert, die kann wahrsagen.« »Nun, so lass sie einmal wahrsagen.« Der Schneider hielt sie ans Ohr und sprach, »Die Drossel sagt, es stünde eine Schüssel voll Braten im Ofen.« Der Mann ging hin und fand den Braten. »Was sagt die Drossel weiter?« »Im Bett stecke eine Flasche Wein.« »Der fand auch den Wein.« »Ei, die Drossel mögt ich haben, die verkauf mir doch.« »Du kannst sie kriegen, wenn du mir den Kasten gibst, worauf ich sitze.« Der Mann wollte gleich, die Frau aber sagte, »Nein, das geht nicht. Der Kasten ist mir gar zu lieb, den gebe ich nicht weg.« Der Mann aber sprach, »Stell dich doch nicht so dumm, was nützt dir ein alter Kasten?« Gab damit dem Bruder den Kasten für den Vogel. Der Schneider nahm den Kasten auf einen Schubkarren und fuhr mit ihm fort. Unterwegs sprach er, »Ich nehme den Kasten und werfe ihn ins Wasser. Ich nehme den Kasten und werfe ihn ins Wasser.« Endlich regte sich der Pfaff inwendig und sagte, »Ihr wisst viel, was in dem Kasten ist. Lasst mich heraus, ich will euch 50 Taler geben.« »Ja, dafür will ich es schon tun«, ließ ihn heraus und ging mit dem Gelde heim. Die Leute wunderten sich, wo er das viele Geld herhabe. Er aber sprach, »Ich will euch sagen, die Felle stehen zu hohem Preis. Da habe ich meine alte Kuh geschlachtet und fürs Fell so viel gelöst.« Die Leute im Dorf wollten auch davon profitieren, waren her und schnitten ihren Ochsen, Kühen und Schafen die Hälse ab und trugen die Felle in die Stadt, wofür sie aber blutwenig lösten, weil ihrer so viele auf einmal feilgeboten wurden. Da ärgerten sich die Bauern über den Schaden und warfen dem Schneider Dreck und anderes schlechtes Zeug vor seine Tür. Der aber tat alles in seinen Kasten, ging damit in die Stadt zu einem Gasthof und bat den Wirt, ob er ihm nicht den Kasten, worin die größten Kostbarkeiten waren, eine Zeit lang verwahren wolle. Bei ihm wären sie nicht sicher. Der Wirt sagte gern und nahm den Kasten zu sich. Einige Zeit danach kam der Schneider, forderte ihn wieder zurück und machte ihn auf, um zu sehen, ob noch alles darin wäre. Wie er nun aber voll Dreck ist, so tobt er abscheulich, beschimpft den Wirt und droht ihn zu verklagen, sodass der Wirt, welcher Aufsehen scheute und für seinen Kredit fürchtete, ihm gern 100 Taler gab. Die Bauern ärgerten sich wieder, dass dem Schneider alles zum Profit ausschlug, was dem Leides angetan, nahmen den Kasten, steckten ihn mit Gewalt hinein, setzten ihn aufs Wasser und ließen ihn fortfließen. Der Schneider schwieg eine Weile still, bis er in eine Ecke fortgeflossen war. Dann rief er überlaut, »Nein, ich tu's nicht, und ich tu's nicht, und wenn's die ganze Welt haben wollte.« Das Geschrei hörte ein Schäfer und fragte, »Was willst du denn nicht tun?« »Ei«, sagte der Schneider, »das ist ein König, der hat die närrische Grille und besteht darauf, dass wer in diesem Kasten den Strom heruntergeschwommen kommt, seine einzige schöne Tochter heiraten soll. Aber ich habe mal meinen Kopf draufgesetzt und tu's nicht, und wenn's die ganze Welt haben wollt.« »Hörte mal, geht das nicht, dass sich ein anderer in den Kasten setzt und die Königstochter kriegt?« »Oh ja, das geht auch.« »So will ich mich an eurer Stelle hineinsetzen.« Da stieg der Schneider aus und der Schäfer ein. Der Schneider machte den Kasten noch zu und der Schäfer ging bald unter. Der Schneider aber nahm die ganze Herde des Schäfers und trieb sie heim. Die Bauern aber wunderten sich, wie das zugegangen, dass er wiederkäme und obendrein die vielen Schafe hätte. Der Schneider sagte, »Ich war untergesunken, tief, tief. Da fand ich auf dem Grund die ganze Herde und nahm sie mit heraus.« Die Bauern wollten sich da auch Schafe holen und gingen miteinander hinaus ans Wasser. Den Tag war der Himmel ganz blau mit kleinen weißen Wolken, da riefen sie, »Wir sehen schon die Lämmer unten auf dem Grund.« Da sprach der Schulz, »Ich will zuerst hinunter und mich umsehen. Und wenn es gut ist, will ich euch rufen.« Wie er nun hineinstürzte, rauschte es mit dem Wasser, plump. Da meinten sie, er rief ihnen zu, »Kommt«, und stürzten sich alle hinter ihm drein. Da gehörte das ganze Dorf dem Schneider. Ende von dem Schneider, der bald reich wurde. Gelesen von Elli, Mai 2012.